Die DDR-Nachrichtenagentur ADN sprach in einer knappen Meldung von zehntausenden Bürgern, die sich zu einer Demonstration trafen. Der Zurückhaltung der Ordnungskräfte sei es zu danken, dass es zu keinen Ausschreitungen kam. Diese Sprachregelung übernahmen die DDR-Massenmedien, auch das Neue Deutschland. Das Parteiblatt befürwortete einen offenen und ehrlichen Dialog. Den wollen die Demonstranten auch, aber nicht wie bisher nach den Spielregeln der Partei. Diese Bilder machen deutlich, der Protest hat eine neue Qualität erreicht. Die SED hat angekündigt, man werde dem Volk Vorschläge machen, aber das Volk wird mit schönen Versprechungen nicht mehr abzuspeisen sein. Es will Taten sehen. Oppositionelle in der DDR werteten die gestrige Massendemonstration in Leipzig und die Zurückhaltung der Polizei als einen Hoffnungsschimmer. Nach Auffassung der Malerin Bärbel Bohley, Mitbegründerin der verbotenen Gruppe Neues Forum, hat die DDR-Führung damit begonnen, die Reformbewegung ernst zu nehmen. In Potsdam haben sich auf Initiative der örtlichen SED-Kreisleitung der Oberbürgermeister und Parteifunktionäre mit Vertretern des Neuen Forums getroffen. Die Funktionäre sollen in dem Gespräch versichert haben, dass die Arbeit der Bürgerinitiative toleriert werde. Für Veränderungen in der DDR sprach sich heute Abend erneut der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Gerlach aus, der auch stellvertretendes Staatsoberhaupt ist. Es geht um spürbare Veränderungen. Wir sind als LDPD für eine Politik der sinnvollen Kontinuität und der raschen Veränderungen. Es müssen sehr bald, sehr schnell, ja ich möchte sagen morgen und übermorgen, Entscheidungen getroffen werden, die sich spürbar auf das Leben, auf die Lebensverhältnisse aller Bürger auswirken. Im Rahmen unserer volkswirtschaftlichen und sonstigen Möglichkeiten. Aber über alles muss gesprochen werden, mit dem Ziel, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die das Leben in unserem Lande wesentlich verändern, die viele Steine aus dem Wege räumen, die uns jetzt noch hindern und hemmen und die dazu führen, dass die Kräfte des Volkes, die Initiativen der Bürger voll zum Tragen kommen. Das wird es uns ermöglichen, rasch voranzukommen und wird es auch ermöglichen, dass die Bürger des Landes sich hier wohlfühlen, bei uns. 150.000 waren es, die gestern in Leipzig auf die Straße gingen, um für freie Wahlen, Presse- und Reisefreiheit zu demonstrieren. Sie wollen nicht nur mitreden, sie wollen mitentscheiden. Sie fordern die Legalisierung der oppositionellen Gruppen. Immerhin. So wurde heute bekannt, in Potsdam hat die örtliche SED-Kreisleitung zugesagt, sie werde das neue Forum tolerieren und sich für eine Legalisierung einsetzen. Der Protest ist zu einer Massenbewegung angeschwollen, die konkrete Zugeständnisse verlangt. Mit schönen Worten ist diese Opposition nicht mehr zu besänftigen, sie will Taten sehen. Massendemonstrationen in den Großstädten der DDR, Bilder von DDR-Bürgern, die ihre Heimat resigniert verlassen, nur noch den Weg in den Westen suchen. Herr Professor Meyer, Sie sind stellvertretender Direktor des Instituts für internationale Politik und Wirtschaft in der DDR, nehmen hier in Norddeutschland derzeit an einem Unternehmersymposium der Trägerstiftung teil. Sie haben unsere Beiträge eben gesehen. Was empfinden Sie dabei? Wie wirken diese Bilder auf Sie? Na, Sie sind sicher ungewöhnliche Bilder, wenn man die Erfahrungen, die wir bisher im öffentlichen Leben der DDR machen konnten, als Vergleich nehmen. Zugleich zeigt es, mit welcher Dynamik das Streben nach Erneuerung, nach Veränderungen doch in breiten Kreisen unserer Bevölkerung jetzt um sich gegriffen hat. Und das sind natürlich nicht die einzigen Formen, wie ich weiß, in der sich das äußert. Es gibt weniger spektakuläre, zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft, in dem ich tätig bin, wo seit einiger Zeit schon doch eine ganze Reihe von Überlegungen und Studien gemacht worden sind, wo die Punkte sind, an denen man ansetzen muss. Aber bisher bezieht sich ja die Dynamik mehr auf die Forderungen als auf die Angebote, die da kommen. Nun hat ja die anhaltende Flucht vieler vorwiegend junger Menschen offenbar auch die Betriebe bei Ihnen in eine kritische Lage. Es werden eine ganze Menge von schnellen, praktischen Maßnahmen notwendig sein. Es wird nicht so einfach sein, es auszugleichen. Es wird bestimmt Konflikte und Reibungen geben. Das betrifft die Lage in den Betrieben. Ich würde fast sagen, noch problematischer vielleicht im Gesundheitswesen. Trotzdem werden wir damit fertig werden müssen. Sodass also jetzt doch durch bestimmte Umorganisationen die Konzentration auf die wichtigsten, lebenswichtigsten Bereiche hier Ausgleiche geschaffen werden. Ich bin schon sicher, dass das gemeistert wird. Professor Mayer, da wird heute zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung ein Zimmerer zitiert, der kommt aus Zittau, ist über Ungarn in die Bundesrepublik gekommen, hat hier schnell Arbeit in seinem Berufszweig gefunden. Und dann nach der ersten Arbeitswoche hier sagt er, ich war so fertig, dass ich wieder aufhören wollte. Hier musste ich durchgängig von 7 bis 17 Uhr einschließlich Überstunden arbeiten. Drüben, so berichtete er, da hätten er und seine Kollegen manchmal tagelang herumgesessen, weil einfach kein Material da gewesen sei. Es fehlte an den Nägeln. Warum gibt es denn diese Engpässe? Das Beispiel ist vielleicht nicht das Treffendste, aber das Problem ist richtig, ja. Ich meine, die Nägel ist vielleicht nicht das Treffendste, aber das Problem ist richtig. Warum? Das ist ein weites Feld. Also wir sind ja dabei, über mehr Leistungsfähigkeit, mehr Flexibilität in unserer Wirtschaft nachzudenken. Es gibt eine ganze Reihe von Überlegungen, um also doch Materialversorgung, Motivation der Produzenten, darunter auch der Handwerker, spürbar zu verbessern. Wie wollen Sie die Motivation steigern? Durch leistungsgerechtere Entlohnung? Na, also Wirtschaftsreformen sind ein weites Feld und sehr kompliziert, wie die Erfahrungen unserer Nachbarländer im Osten zeigen. Motivation ist ein breites Thema, ist die leistungsgerechtere Entlohnung, Prämierung, Anerkennung von überdurchschnittlichen Leistungen, zum Beispiel von qualifizierten Facharbeitern, der technischen Intelligenz, aber auch im Servicebereich, also in den Dienstleistungen der Handwerker. Es ist nicht einfach ein Problem der Höhe des Lohnes, es ist dann natürlich auch eine Frage der Verbesserung der gesamten Warenzuführung, der Materiallieferung an die Handwerker, denn wenn die Arbeit gut vonstatten geht, wenn Material da ist, wenn sie ihre Kunden gut befriedigen können, dann entsteht Motivation. Wenn die Menschen nun für ihre Arbeit mehr Geld bekommen, dann möchten sie ja sich zum Beispiel auch etwas dafür kaufen können. Doch bei dem knappen Angebot an Konsumgütern ist das nur schwer möglich. Das Angebot ist sehr differenziert. Es ist schon richtig, würde ich Ihnen schon zustimmen, dass das keine sehr schnelle Sache ist. Zumal die sehr differenzierte Bedürfnisse existieren. Also Sie kennen unser Autoproblem, auch Wünsche nach unterschiedlichen Typen von Autos, die also besonders auch mit der Leistungsskala in unserer Bevölkerung zusammenhängen oder andere Bereiche wie moderne Konsumgüter, Elektronik und so weiter. Also das ist schon eine Sache, die mit Veränderungen in den Betrieben zu tun hat, mit verbesserter Außenwirtschaft, mit Zusammenarbeit mit den sozialistischen Ländern, aber vor allen Dingen auch mit dem Westen. Mhm. Also das, würde ich sagen, bedarf doch gründlicher Durchforstung der gegenwärtigen Reibungsflächen in unserer Wirtschaft. Können Sie sich vorstellen, dass die Planwirtschaft in der DDR durch eine soziale Marktwirtschaft abgelöst werden wird? Ich weiß nicht, ob diese Schlagworte gewissermaßen, die sehr viel diskutiert werden, darunter auch auf unserem Symposium in Malente, sehr hilfreich sind. Ich würde sagen, es kommt darauf an, was man unter Marktwirtschaft versteht. Wenn Sie eine einfache Kopie der heutigen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in den westlichen Industrieländern darunter verstehen, würde ich sagen, das ist für uns keine ausreichende Zielsetzung. Da haben wir doch den Ehrgeiz, eine Wirtschaftsorganisation weiterzuentwickeln, die gerade die Probleme, die der Westen hat, vermeidet. Wenn Sie verstehen, unter einer Veränderung unserer Planwirtschaft, eine Veränderung des Wirtschaftsmechanismus, mehr Rechte für die Betriebe, mehr Entscheidungsmöglichkeiten der Direktoren, modernere Formen der Kooperation über die Kombinate hinaus, wenn die unsere Volkswirtschaft gemeint ist, aber auch im internationalen Maßstab, ja, in diese Richtung muss es gehen. Herr Professor Mayer, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir machen zunächst weiter, meine Damen und Herren, mit dem Nachrichtenüberblick. Eva Herrmann. Der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens, Harald Kleinschmidt, berichtet. Die Zeichen für tiefgreifende Veränderungen in der DDR, auch personeller Art, mehren sich. Der DDR-Schriftsteller Stefan Hermlin, seit den Anfängen der FDJ in engem Kontakt mit SED-Chef Erich Honecker, erklärte dieser Tage gegenüber der Westberliner Zeitung die Wahrheit wörtlich. Die Jungen müssten merken, dass wir, die Alten, bereit sind und aus biologischen Gründen bereit sein müssen, hinter den Jungen zurückzutreten. Im DDR-Rundfunk, wo Tagungstermine des SED-Zentralkomitees bisher ein streng gehütetes Geheimnis waren, war heute ein Mitglied des SED-Zentralkomitees mit der Aussage zu hören, die ursprünglich für Ende November geplante Tagung sei vorverlegt, er habe allerdings noch keine Einladung. In der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens kam heute Abend an herausragender Stelle der LDPD-Vorsitzende Manfred Gerlach mit einem Statement zu Wort, in dem er auf möglichst rasche Veränderungen drängte. Es geht um den Dialog für Veränderungen. Es geht um spürbare Veränderungen. Wir sind als LDPD für eine Politik der sinnvollen Kontinuität und der raschen Veränderungen. Es müssen sehr bald, sehr schnell, ja ich möchte sagen morgen und übermorgen, Entscheidungen getroffen werden, die sich spürbar auf das Leben, auf die Lebensverhältnisse aller Bürger auswirken. Der Vorstand der LDPD forderte nach einer heute Abend von ADN verbreiteten Meldung auch, die DDR-Volkskammer und alle Volksvertretungen in eine Lage zu versetzen, in der sie als Machtorgane ohne Beeinflussung von außen wirksam werden könnten. Die, wie es hieß, Hegemonie der Arbeiterklasse und ihrer Partei würde von der LDPD nicht in Zweifel gezogen. Es sei allerdings notwendig, die führende Rolle der SED beständig überzeugend wahrzunehmen und auf politischem Weg zu verwirklichen, ohne Administration und ohne Übernahme staatlicher Aufgaben. Mit anderen Worten, die Liberaldemokraten der DDR drängen auf eine Trennung von Staat und Partei. Mindestens ebenso bemerkenswert der Bericht der aktuellen Kamera über eine Pressekonferenz des Dresdner Oberbürgermeisters Berghofer nach seinem zweiten Gespräch mit Vertretern der Kirchen und oppositioneller Gruppen. Berghofer wörtlich: Das Gespräch heute fand unter komplizierten inhaltlichen Aspekten statt. Das Suchen nach Kompromissen, die im Dialog immer notwendig sind, ist schwierig. Ich denke, beide Seiten werden das noch lernen müssen. Diese de facto Anerkennung des neuen Forums durch Vertreter des Staates in Dresden korrespondiert mit der Meldung, dass Mitinitiatoren des neuen Forums in Potsdam von staatlicher Seite erklärt wurde, ihre Gruppe würde toleriert. Das neue Forum seinerseits setzt die Bemühungen um eine Legalisierung in der Bezirksstadt fort. Fast 10 Minuten lang war schließlich ein Interview mit DDR-Generalstaatsanwalt Günter Wendland, das die aktuelle Kamera mit folgender für Ostberliner Medien bisher höchst ungewöhnlichen Fragestellung begann. Herr Generalstaatsanwalt, es gibt gewisse Unruhe im Land über das Vorgehen der Polizei gegen vermeintliche oder tatsächliche Demonstranten. Sowohl in der Gethsemane-Kirche, der Erlöserkirche, als auch andernorts wurden Augenzeugenberichte verlesen, die davon sprechen, dass solche Personen von der Polizei misshandelt wurden. Was wissen Sie davon und werden Sie diesen Berichten nachgehen? Mir ist das bekannt. Ich habe darauf eigentlich eine einfache und klare Antwort. Anzeigen, die Bürger erstatten, werden überprüft, werden geprüft nach dem Maß der Gesetze, wie sich das gehört. Dafür sind wir als Staatsanwälte verpflichtet vor der Verfassung. Das ist unsere Arbeit, die wir zu tun haben, und wir werden entsprechend den Gesetzen auch unsere Entscheidungen treffen. Ich muss Ihnen sagen, das gilt ganz allgemein und das gilt natürlich auch nicht anders in dieser, unter diesen Bedingungen. Auf der anderen Seite meinte Wendland allerdings auch, bei Gewalttätigkeiten habe die Polizei die Pflicht einzugreifen. Nachdem er den Begriff der Zuführung erklärt hatte, räumte der DDR-Generalstaatsanwalt ein, dass unter den Zugeführten auch Unbeteiligte gewesen seien. Es sei ja Meldungen im Einzelnen. Der neue SED-Generalsekretär Krenz hat gestern Abend in einer Fernseh- und Hörfunkansprache den Menschen in der DDR liberalere Reisebestimmungen versprochen. Krenz sagte, ein entsprechender Gesetzentwurf über Auslandsreisen werde vorbereitet. Der 52-jährige SED-Chef kündigte eine mit seiner Amtsübernahme verbundene Wende in Politik und Gesellschaft der DDR an, mit der die Sozialistische Einheitspartei so wörtlich die politische und ideologische Offensive wiedererlangen werde. Als Grundlage für das neue Konzept bezeichnete Krenz die Erklärung des SED-Politbüros vom Mittwoch vergangener Woche. Dieses Dokument orientiere sich an den Interessen des Volkes. Alle gesellschaftlichen Gruppen, unter ihnen auch die Kirchen, seien zur Mitarbeit am weiteren Ausbau des Sozialismus aufgerufen. Krenz war gestern vom SED-Zentralkomitee einmütig zum neuen Generalsekretär bestimmt worden. Das ZK beschloss ferner, der Volkskammer vorzuschlagen, den neuen Parteichef auch zum Staatsratsvorsitzenden sowie zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrats zu wählen. Alle drei Ämter verlor der 77-jährige Erich Honecker, der laut ADN aus Gesundheitsgründen zurücktrat. Honecker verlässt ferner das SED-Politbüro. Als ZK-Sekretäre und Politbüromitglieder schieden außerdem die Spitzenfunktionäre Mittag und Hermann aus. Nach Auffassung der Mitbegründerin der Bürgerrechtsgruppe Neues Forum, Frau Boley, ist es unwahrscheinlich, dass Krenz eine echte Reformbewegung in der DDR voranbringt. Sie sagte gestern, Krenz sei verantwortlich für den Wahlbetrug im Mai und habe die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking begrüßt. Der Ostberliner Pfarrer Eppelmann, der zu der Bewegung Demokratischer Aufbruch gehört, meinte, man solle Krenz in seiner neuen Funktion mit anderen Augen sehen. Vertreter der Oppositionsgruppe Demokratie Jetzt sprachen im Zusammenhang mit dem neuen Staats- und Parteichef von einer Übergangslösung bis zum SED-Kongress im kommenden Jahr. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow gratulierte Krenz gestern zur Wahl. Er äußerte die Überzeugung, dass die SED unter der neuen Führung mit Feingefühl auf die Herausforderungen der Zeit reagieren werde. US-Präsident Bush unterstrich vor Journalisten in Washington, es sei jetzt noch zu früh, um bewerten zu können, ob die Veränderungen an der Spitze der SED ein Zeichen für eine Öffnung seien. Noch weise nichts darauf hin, zumal Krenz mit der Politik Honeckers übereingestimmt habe. Die Bundesregierung sowie die Parteien in Bonn haben gestern nach dem Machtwechsel in Ostberlin bekräftigt, dass die DDR nun wirklich Reformen in Angriff nehmen müsse. Kanzler Kohl sowie die Chefs von SPD, CSU und FDP, Vogel, Weigel und Graf Lambsdorff, sprachen übereinstimmend davon, dass der Wechsel von Personen nicht ausreiche, um die Krise zu überwinden. Die deutschlandpolitische Sprecherin der Grünen, Frau Hensel, erklärte, sie hoffe, dass Krenz nicht das halte, was er verspreche. Der Zustrom von DDR-Bürgern, die über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, hält unvermindert an. Wie das Bundesgrenzschutzkommando Süd in München mitteilte, trafen von gestern früh bis heute früh 4 Uhr insgesamt 1.923 Menschen aus der DDR in Bayern ein. Einen Tag zuvor waren es 1.238 DDR-Flüchtlinge gewesen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Auch versuchen, diese Dinge mit dem Preis zu regulieren. Nur wichtig ist ja, dass wir nicht nur mit Ihnen dieses offene Gespräch heute haben können, sondern dass es sich fortsetzt jetzt. Das ist eine ganz wichtige Sache aus meiner Sicht. Wir wollen, dass alle ihre Meinung sagen. Nicht alle werden eine richtige Meinung haben. Hier wurde gesagt, man muss auch Toleranz haben. Aber der Meinungsstreit wird dann die richtige Meinung hervorbringen. Im Anschluss daran strahlte das erste Programm dann noch eine Sendung aus, in der die Zuschauer ihre Fragen an Politiker, auch aus dem ZK, an Wissenschaftler und auch an Medienleute, wie zum Beispiel Karl Eduard von Schnitzler, Propagandist aus dem Schwarzen Kanal, stellen konnten. Nachdenken über dringend notwendige Veränderungen. Umgehend soll der Gesetzentwurf für Reisen von DDR-Bürgern ins Ausland umgearbeitet werden. Der neue SED-Generalsekretär suchte heute nicht nur das Gespräch in den Betrieben, sondern auch mit der Kirche. Aus Ost-Berlin, Horst Harnow. Berlin, Alexanderplatz, heute Morgen. Keine Polizei, keine Stasi-Beamten hinderten uns bei der Arbeit. Einige 200-prozentige Parteigenossen beschimpften uns, wir würden die Jugend aufwiegeln, doch die hatten die Zeiten der Zeit offensichtlich nicht begriffen. Die Straßenumfrage, die neue weiche Welle von Egon Krenz macht auch das möglich, war genehmigt. Reaktionen auf die Krenz-Rede von gestern Abend. Egon Krenz, ich habe gestern die Rede mal verfolgt im Fernsehen. Es hat zwar viel gesagt, aber viel ändern wird sich das sicherlich nicht. Man hofft zwar immer drauf, aber ich glaube nicht dran. Also. Nicht bloß so reden, sondern auch mal meinetwegen zu den Leuten hier in Kontakt. Kontakt zu den Arbeitern, nicht bloß von oben her so, sondern auch mal selber sehen, wie das ist. Für mich war es sehr enttäuschend, die Rede. Ich habe eigentlich erwartet, was für die Bürger gut sein soll, aber ich konnte da nichts draus entnehmen, gar nichts. Was hat Ihnen denn gefehlt? Na, irgendwie was Konkretes. Das war alles das, was man schon 20 Jahre erzählt oder 40 Jahre erzählt. Ja, aber es ist ein Teil, was nicht dabei steht, es wird diskutiert. Ja. Was konkret ist bis jetzt immer noch nicht dabei, dass jetzt jeder in der Zeitung oder dass alle Medien jetzt plötzlich bei uns... Der neue Generalsekretär wird es nicht leicht haben, bei seinem Versuch, das unruhig gewordene Volk zu besänftigen. Die Leute wollen Taten sehen. Immerhin gab er sich schon am ersten Tag im neuen Amt alle Mühe, Konfrontationen abzubauen. Nach einem Gespräch mit Arbeitern am Morgen traf er sich am Nachmittag mit Vertretern der Kirche. In diesem Gespräch sagte Krenz, dass es nicht nur um den Dialog, sondern auch um Veränderungen selbst gehe. Angesprochen wurden Fragen der Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Fragen der Rechtssicherheit Und als die Kirchenvertreter darauf hinwiesen, dass zu dem notwendigen Dialog auch Gespräche mit den neuen nichtstaatlichen Gruppen zählen sollten, widersprach Krenz nicht. Für seine Politik der Besänftigung braucht er die Kirche als Vermittler. Und als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben wir Interesse daran, dass in diesem Lande die Dinge sich vorwärts bewegen, dass alle Menschen zufrieden sind, dass wir jene Aufgaben lösen, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben, auch zu Beginn des 5. Jahrzehnts unserer Deutschen Demokratischen Republik. Bischof Laich und die Kirchenvertreter zeigten sich beeindruckt von der Kompromissbereitschaft des neuen Generalsekretärs. Sie vertrauen offensichtlich darauf, dass er es mit seinen Versprechungen ernst meint. Ich habe den Eindruck, dass es Veränderungen geben wird und dass ein ernster Wille vorhanden ist, sie auch möglichst bald in Gang zu setzen. Gibt es da konkrete Punkte? Können Sie einige nennen, aus denen man das entnehmen könnte? Konkrete Punkte sind die ständig überzeugend wiederholte Beteuerung, es muss den offenen und öffentlichen Dialog mit der Bevölkerung und zwar mit allen über alle Fragen geben. Das haben wir von Anfang an als die Grundlage angesehen für Veränderungen innerhalb der DDR. Ich rechne damit, dass als konkrete Maßnahmen sicher eine Entscheidung zu den Reiseverordnungen kommen wird. In welcher Weise kann ich nicht im Einzelnen sagen, aber auf jeden Fall im Sinne einer großzügigen Erweiterung. Und es ist damit zu rechnen, dass also der Dialog ganz bewusst angegangen wird und gepflegt wird mit den Bürgern auf der Ebene der Städte und der Kreise. Als Anhänger der sowjetischen Reformpolitik gilt und kein Mitglied des SED-Politbüros ist, sagte bei einer Tagung der Dresdner Parteiorganisation, der Dialog dürfe nicht bei einem Meinungsstreit stehen bleiben. Er müsse vielmehr zur Entscheidungsfindung beitragen und Entscheidungen herbeiführen. Nach Meinung des Ostberliner Generalsuperintendenten Krusche hat der Wechsel an der Spitze der SED in der Bevölkerung eine abwartende Skepsis hervorgerufen. In einem Gespräch mit der Bonner Tageszeitung Die Welt sagte Krusche weiter, ein gänzlich neues Gesicht wäre möglicherweise aussagekräftiger gewesen. Dies sei zurzeit jedoch politisch nicht möglich. Auch der in Ost-Berlin residierende katholische Bischof von Berlin, Sterzinski, hat sich heute in die Diskussion um Reformen in der DDR eingeschaltet. Im Regionalfernsehen des Senders Freies Berlin sagte der Geistliche am Abend, es könne nicht mehr hingenommen werden, dass es nur Blockparteien gebe. Vielmehr müssten auch oppositionelle Gruppen und Parteien zugelassen werden. Er äußerte die Erwartung, dass nach dem Machtwechsel die politischen Akzente anders gesetzt werden. Die oppositionelle Reformbewegung in der DDR, Neues Forum, betrachte die Wahl von Krenz zum SED-Chef mit Skepsis. Er habe in der Rede nach seiner Ernennung nichts Neues gesagt und stehe außerdem für ein Stück Kontinuität neostalinistischer Politik, hieß es in dem Neuen Forum. Am Mikrofon Peter Tartler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Dies war der Tag, an dem der neue, starke Mann in der DDR, kaum 24 Stunden an den Schalthebeln der Macht, sich von seinem Ziehvater und dessen Politik lossagte, so könnte einer meinen. Egon Krenz, Parteichef der SED nach Erich Honecker, ging heute unters Volk und das erlebte in Ansätzen so etwas wie die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Gestern Abend noch hatte Krenz die alten Durchhalteparolen des real existierenden Sozialismus von sich gegeben. Heute zeigte sich der Öffentlichkeit in der DDR ein Parteichef, der fast an Michail Gorbatschow erinnerte. Harald Kleinschmidt fasst zusammen. Der neue Stil des neuen Mannes ist unverkennbar. In der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens nicht mehr die langweilige und träge Hofberichterstattung, sondern ein kurzer, interessanter Aufmacher mit der Nummer 1. Arbeiter fragen SED-Chef Krenz nach der Reisefreiheit. Das große Problem war auch, was ich auch sehe, sind die Reisefreiheit. Ich habe gestern im Auftrag des Politbüros gesagt, dass wir dem Ministerrat unterbreiten werden, einen Vorschlag für ein Gesetz zum Reisen. Da sind viele Dinge mit verbunden. So einfach ist das ja nicht mit dem Reisen. Es sind ja zum Beispiel auch ökonomische Dinge damit verbunden. Ja, das ist mir auch klar. Ja. Die Auserlesenen, die fahren dürfen, ja, das ist ohnehin Ordnung. Also Auserlesene sind nicht, es sind die Verwandte haben da drüben. Ja, und die keine haben, na, und die keine haben, die sind auch nicht. Über die keine haben, werden wir reden müssen. Danach ein Bericht über das Gespräch von Krenz mit dem evangelischen Kirchenbundsvorsitzenden Werner Laich auf Schloss Hubertusstock, dort, wo Honecker nur auserwählte und auswärtige Staatsgäste zu empfangen pflegte. Frage des Reporters an den Bischof, ob der Empfang durch Krenz schon am ersten Tag ein Signal sei. Das hat für mich Signalwirkung. Ich erkenne daraus, wie wichtig der Dialog genommen wird, auch mit den evangelischen Kirchen in der DDR. Der Dialog ist sehr offen und rückhaltlos geführt worden und so, dass wir gespürt haben, dass je offener und klarer wir miteinander umgehen, wir umso mehr das gegenseitige Vertrauen bestätigen, das wir in der Zukunft brauchen. Und es ist mein Wunsch, dass der neu gewählte Generalsekretär und der künftige Vorsitzende des Staatsrates die Zeit hat, um umzusetzen, was programmatisch angesagt worden ist. Und da wollen wir ihn als offene Gesprächspartner begleiten. Es gilt also auch heute noch, was wir gestern Abend hörten, es gibt mehr Verbindendes, Gemeinsames als Trennendes zwischen Marxisten und Christen. Unbedingt. Ich bin mit dem Gespräch sehr zufrieden. Wir haben über alles gesprochen, was uns bewegt. Ich würde sagen, wenn man das kurz zusammenfassen darf, es war Offenheit, es war Ausgewogenheit, es war Konstruktivität. Von kirchlicher Seite war am Abend ergänzend dazu zu erfahren, dass Laich an Krenz appelliert habe, zur Überwindung der Krise schnelle und deutliche Zeichen eines Neubeginns zu setzen. Das Wichtigste dafür sei das offene und rückhaltlose Gespräch mit der Bevölkerung und dazu gehöre auch der Dialog, beispielsweise mit dem neuen Forum. Die Kirche habe auch einen Reisepass für alle gefordert, sowie den Wunsch vorgetragen, Ausgereisten die Rückkehr zu ermöglichen. Auch eine Reform des Wahlrechts hätte Laich nach dem Gespräch mit Krenz für möglich. Nach innern- und außenpolitischen aktuellen Meldungen widmete sich die aktuelle Kamera in den restlichen 10 Minuten noch einmal dem Gespräch der Arbeiter mit Egon Krenz. Die Fragen ließen an Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig. Wir sollten doch nicht vergessen, dass die Gewerkschaften, die Klassenorganisation aller Tätigen sind, ich muss dazu sagen, parteilos, und dass die Gewerkschaften hier in der letzten Zeit, ich will nicht sagen Schaden genommen haben, sondern ganz schön Probleme haben. Es geht damit los, dass also unser Vorsitzender Harry Disch sich ein Haus gebaut hat hier in der Janowitzbrücke, was viele, viele, was wir 7 Millionen Mark gekostet hat, wo viele Kollegen sagen, dafür geben wir unser Gewerkschaftsgeld nicht hin. Wir müssen versuchen, die Gewerkschaften zu motivieren. Wir müssen versuchen zu erreichen, dass jeder Werktätige, der Mitglied der Gewerkschaft ist, sich wieder aktiv hier engagiert in seiner Arbeit. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie nicht machen. Aber es ist doch ein Unding, dass viele Kollegen heute noch fragen, manchmal ist eigentlich unser BGL-Vorsitzender zum Beispiel. Was die Rolle der Gewerkschaft betrifft, da sind unsere Meinungen völlig identisch. Und die Gewerkschaft muss auch dafür sorgen, dass wir eine völlig neue Qualität der Plandiskussion kriegen. Es kann nicht sein, dass jedes Jahr die gleichen Vorschläge in der Plandiskussion gemacht werden und sich nichts ändert. Natürlich ist es möglich, dass mancher Vorschlag nicht realisierbar ist. Ich bin nicht derjenige, der sagt, jedes, was irgendwo im Gewerkschaftskollektiv ausgesprochen ist, muss unbedingt gleich richtig sein. Aber wenn es nicht richtig ist, muss der, der das als nicht richtig erkannt hat und nicht lösen kann, ins Gewerkschaftskollektiv kommen und sagen, so geht's nicht und erklären, warum es so nicht geht. Und ich habe auch keine Angst, auf die Frage zu antworten, was das Gewerkschaftshaus betrifft. Ich war in dem neuen Gewerkschaftshaus nicht, aber ich war in dem alten. Das war der Gewerkschaft unwürdig. Und ich will weder dafür noch dagegen sprechen, aber ich meine, wenn man heute baut, im Zentrum von Berlin baut, dann sollte man auch so bauen, dass das Bestand hat. Damit sage ich nicht, ich kann es ja nicht einschätzen, ich war nicht da, aber ich meine auch, man sollte nicht diese Dinge dazu nutzen und sagen, die Gewerkschaft kümmert sich nicht um ihre eigentlichen Angelegenheiten. Unser Land stellt sehr gute Artikel her. Für uns ist es unbegreiflich, für mir persönlich auch, dass sich 80%, ich will jetzt bloß mal eine Pauschale nennen, ins westliche Ausland verscheure für Geld, wo man teilweise nur mit dem Kopf schütteln kann. Warum, und das ist der Hauptmangel, was unsere Leute überhaupt nicht verstehen, warum bleiben solche Dinge auch nicht mal als Bevölkerungsbedarf bei uns? Gute Leistung muss sich lohnen. Und wenn sich gute Leistung nicht lohnt, wird das Leistungsprinzip verletzt. Aber schlechte Leistung darf auch nicht so gut bezahlt werden wie gute Leistung. Unser Nationaleinkommen wird zu 50% durch den Außenhandel realisiert. Also das heißt, wir brauchen gute Waren, die wir exportieren, damit wir überhaupt die Rohstoffe wiederbekommen, damit wir Ausrüstungen wiederbekommen, und damit wir auch Waren für die Bevölkerung wiederbekommen. Eins steht allerdings fest. Du hast von den Preisen gesprochen, die wir für manche Erzeugnisse bekommen.